Du willst nicht zuhören, nein, du begreifst nicht. Was muss geschehen, damit du hörst, was man dir sagt? Nein, du begreifst nicht. Wie grausam ist dein Hohn? Nennst du dies eine Heldentat? Kein anderer als mein Sohn begeht an mir den Hochverrat. Kannst du nicht die Wahrheit sehen? Wie soll ich noch zu dir stehen, da das Familienband durch deine Hand zerriss? War es diesen Preis dir wert, den du zahlst für deine Traumideen? Was dein Herz so sehr begehrt, kann es denn je fortbestehen? Oder könnte es möglich sein, weiß ich es gar insgeheim, wären manche Träume von dir umsetzbar, ja, unverkennbar wahr. Du bist mein Sohn, mein eigener Sohn, doch mit dir bricht die Tradition. Handle ich so, wie du's für richtig hältst, verliere ich mich selbst. Nein, du liegst falsch, so muss es sein. Es betrifft mich nicht, bei Hochverrat seh ich's als Kaiserpflicht, ich schütz den Staat. Du bist nicht würdig, mein Nachfolger zu werden.